meine lieben Geschwister im Islam. Wir werden heute ein schönes Thema behandeln. Und die Überschrift von diesem Vortrag lautet: Das sind die Salaf. Will man wissen, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, und wir haben über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bereits gestern gesprochen und werden heute über die Salaf sprechen. As-Salaf as-Salih. Über die frommen Vorderen, über die ersten Generationen, die Vorbilder aller Muslime. Und wenn man wissen möchte, wer Muhammad s.a.w. ist, dann braucht man sich nur seine Schüler und seine Gefährten anzuschauen, um zu sehen, wer er war. Um zu erkennen, was er war und was er für eine Stufe hatte in den Welten, bei den Menschen und bei Allah Azza wa Jal und bei den Engeln. Ganz nach dem Motto: Zeige mir deinen Freund, so sage ich dir, wer du bist. Wenn man sieht, dass seine Gefährten vor der Botschaft Allahs Azza wa Jal Alkoholiker waren, Götzendiener waren, Spielsüchtige waren, Leute waren, die keine Ehre besaßen und keine Macht, sich gegenseitig bekämpft haben wegen unnützlichen Sachen. Sie waren unbekannte, mittellose, bedürftige, unbekannte und unbedeutende Menschen auf dieser Erde. Sie waren mittellos. Keiner kannte sie. Keiner fürchtete sich vor ihnen. Aber wenn man sieht, dass sie binnen weniger Jahre zu den Führern der Erde wurden und die Weltmächte bezwungen und in die Knie gezwungen haben, dann sieht man, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Sodass sie, nachdem sie Alkoholiker waren, nachdem sie Ungläubige waren, Götzendiener waren, Abergläubige waren, schlechte, unbedeutende Menschen waren auf dieser Erde, sind sie daraufhin, nachdem die Botschaft Allahs zu ihnen kam, sind sie gottesfürchtige, fromme, rechtschaffene, tapfere, tugendhafte Führer und Bezwinger der Römer und der Perser, Bezwinger der Erdbevölker. Es ist zweifellos, liebe Geschwister, die beste Generation, die es je auf dieser Erde gab. Und darüber gibt es auch einen Konsens aller Gelehrten, dass es niemals eine Gemeinschaft und eine Generation gab, die so war wie die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben jeder Gemeinschaft auf dieser Erde und jeder Generation eine Lektion, einen Unterricht gegeben. In der Wahrhaftigkeit, in der Ehrlichkeit, im Tapfer, in Aufopferung für die Religion. Allah Azza wa Jal wählte sie aus als Helfer für seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Allah hat sie auserwählt für diese besondere Aufgabe, die Menschheit von den Finsternissen ans Licht zu führen, von der Dunkelheit des Unglaubens und des Götzendienstes in das Licht des Monotheismus, des Eingottglaubens. Und weil es eine besondere Aufgabe ist und eine Aufgabe bis zum Tage der Auferstehung, das heißt für die Ewigkeit, so hat er ganz besondere Menschen auserwählt, liebe Geschwister. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Ansar zu lieben, ist ein Zeichen von Iman, ein Zeichen von Glaube. Und sie zu verabscheuen, ist ein Zeichen von Heuchelei. Und wenn es bei den Ansar schon so ist, dann ist es bei den Muhajirun min babi awla erst recht so. Denn sie haben noch zusätzlich, die Ansar sind diejenigen, die aufgenommen haben in Medina, die Muhajirun aufgenommen haben. Muhammad Sassim und die Sahaba aufgenommen haben und unterstützt haben. Aber die Muhajirun erst recht, warum? Weil sie haben verschiedene andere Vorzüglichkeiten vor ihnen. Zum einen, dass sie zuerst den Islam angenommen haben und diese Da'wah getragen haben. Und als erstes wurden sie geprüft. Und sie haben die Belohnung der Hijra, die Ansar nicht bekommen haben. Und das ist eine große Angelegenheit. Vielleicht nicht in unseren Augen, weil wir diesen Wert nicht erkennen, liebe Geschwister. Aber bei Allah ist das ein gewaltiger Unterschied. Derjenige, der auswandert für Allah, ist nicht so wie derjenige, der nicht auswandert. Aber das verstehen die Gelehrten. Und das verstehen diejenigen, die Verstand besitzen. Und das werden alle verstehen am Tage der Auferstehung. Derjenige, der die Sahaba hasst, verflucht oder sie gar beleidigt, ist ein Ungläubiger, ein Käfer. Und er gehört nicht zu der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und gibt es, liebe Geschwister, eine größere Sünde als die Heuchelei? Wo ist die tiefste Schlucht und die größte Strafe in Jahannam? Für wen ist sie? Wurde sie bereitet? Für die Heuchler. Und die Sahaba zu hassen oder zu verfluchen, ist ein Zeichen der Heuchelei und man ist ein Heuchler. Und man ist ausgeschlossen von der Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Ganz einfach, weil man leugnet die eindeutigen Verse Allahs im Koran. Man leugnet eindeutige, nicht mehrdeutige, sondern eindeutige Verse im Koran. Allah Azza wa Jal sagt in Surah Tauba, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Und die Vorausgeeilten von den Muhajirin, von denen die ausgewandert sind, Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba, die ausgewandert sind nach Medina, und Ansar, die aufgenommen haben, unterstützt haben, und الذين اتبعوهم بإحسان, und denen, die ihnen auf dem besten oder in dem besten gefolgt sind. Was ist mit denen? Was sagt Allah über sie? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Und Allah hat ihnen versprochen Paradiesgärten bis zum Ende der Ayah. Und es gibt viele Verse, liebe Geschwister, die das beweisen. So, wenn einer diese Gläubigen, diese Gottesfürchtigen, diese Botschafter Allahs beleidigt und hasst und zu Kuffar erklärt, so wie es die Schiiten machen, dieser Mensch ist ausgeschlossen vom Islam. Ein Murtad. Weil er leugnet die eindeutigen Verse im Koran. Allah sagt, er sagt nein, glaube ich nicht. Er sagt das Gegenteil. Das ist klar, ganz klarer Kufr. Das ist so, wie Allah sagt, La ilaha illallah. Und er sagt, nein, es gibt einen anderen Schöpfer außer Allah. Ganz gleich. Allah sagt eine Sache, er sagt, nein, stimmt nicht. So weg vom Islam, sofort. Und subhanallah, wie kann man sie verabscheuen, wie kann man sie hassen, Wie kann man etwas in seinem Herzen gegen sie haben, obwohl sie es sind, die uns die Religion auf ihren Schultern getragen haben bis zu uns? Sie sind die Botschafter des Glaubens. Sie haben uns Koran und Sunna geliefert, überliefert. Sie haben dafür gekämpft und sich aufgeopfert, einer nach dem anderen. Sie haben dafür geblutet und wurden vertrieben und wurden angefeindet. Wie kann man sie hassen als gläubiger Mensch, als Muslim? Es geht nicht. Diejenigen, die Koran und die Sunna gelernt und gelehrt haben, die sie auswendig gelernt haben und aufgeschrieben haben und dafür aufgeopfert haben, sind die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jeder Gläubige liebt sie und sie hasst keiner außer ein Heuchler. La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, auch kama qala alaihi wasallam. Derjenige, der sie liebt, das kann nur ein Gläubiger sein. Und derjenige, der sie hasst, kann nur ein Heuchler sein. Nichts anderes. Derjenige, der sie liebt, den liebt Allah Azza wa Jal. Und derjenige, der sie hasst, den hasst Allah Azza wa Jal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba ashabik. أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مبارك رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه. أنا der größten Gelehrten des Salaf, der Tabi'in. Ein großer Gelehrter, ein großer Mujahid, ein großer Abid, ein großer Zahid. Einer der größten und besten Tabi'in. Er pflegte oft zu Hause zu bleiben. Er war bekannt, dass er ein Jahr lang hat er Fisabillah Jihad, Fisabillah gemacht und ein Jahr hat er Hajj gemacht und Wissen gegeben. So war sein Leben aufgeteilt. Ein Jahr geht er Hajj machen und gibt sein Wissen weiter, weil er ein großer Gelehrter war, und ein Jahr geht er Fisabillah kämpfen auf dem Wege Allahs. So war sein Leben aufgeteilt. Was machte dieser Mann? Er pflegte oft zu Hause zu bleiben und nicht rauszugehen. Und dann sagte man ihm: O Gelehrter, fühlst du dich nicht einsam, immer so viel zu Hause zu bleiben? Und er sagte zu ihnen: Wie soll ich mich einsam fühlen, wenn ich mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba zusammen bin? Er war nicht mit denen zusammen, er hat nicht mit ihnen gelebt. Aber er meinte: Ich habe zu Hause mit ihren ihren Biografien gelebt. Er liest Hadith über Prophet sallam. Er liest das Leben vom Prophet Muhammad sallam. Und er liest die Sira von den Sahaba. Und als würde er mit ihnen leben. Keine Einsamkeit, subhanallah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn einer von euch, von der Ummat von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so viel Gold spenden würde, in der Menge, so wie der Berg von Uhud, wie ein großer oder ein riesiger Berg, so viel Gold spenden würde, so würde es bei Allah nicht mal so viel wert sein, wie wenn ein Sahabi eine Handvoll gespendet hat und nicht mal die Hälfte davon. Wenn einer von uns so viel spenden würde, von der Größe eines Berges, von einem Berg, in der Größe von einem riesigen Berg, so würde es noch nicht mal so viel Wert haben bei Allah, wie wenn ein Sahabi eine Handvoll spenden würde oder nur eine Hälfte davon. Warum? Wo ist der Unterschied, subhanallah? Wallahi, liebe Geschwister, viele Unterschiede. Sie haben gespendet mit Liebe zu Allah, mit Freude im Herzen, mit Vertrauen auf Allah. mit Ikhlas, einem Ikhlas, an den wir gar nicht denken können. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und eine Liebe, die wir uns nicht wünschen können oder erklären könnten. Und bei uns, wenn wir spenden wollen, dann haben wir die Absicht, ja, ich werde 100 Euro spenden. Eine Minute später sagst du, ja, ich spende inshallah 50 Euro. Inshallah. Und sobald du da angekommen bist, dann sagst du ja 20, weil ich muss noch was anderes bezahlen. Allahu a'lam, ob du überhaupt noch was spendest am Ende. Bei ihnen war das andersrum. Wir geben inshallah gleich Beispiele, subhanallah. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu war mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam unterwegs. Und dann haben sie yani, an einem Ort haben sie yani, eine Art yani, ein Haus gehabt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, ich werde hier unten bleiben und du gehst nach oben, yani, auf das obere Deck, auf die obere Etage. Und Abu Ayyub radiallahu anhu sagte, okay, Gesandter Allahs. Und er ging nach oben. Und dann lief er oben in der oberen Etage und dann sein Herz spielte verrückt. Er sagte, ich kann doch nicht auf einem Boden laufen und Muhammad Sassim ist unter mir. Und Muhammad Sassim hat sich ja nicht schon schlafen gelegt. Was hat er gemacht? Er ist in eine Ecke gegangen und ist dort geblieben. Er wollte nicht yani, irgendwo rumlaufen mit dem Gedanken, dass Muhammad Sassim unter ihm ist. Was für eine Liebe ist das, subhanallah. Und dann erst, als der Prophet aus ihm aufgewacht ist, so ging er zu ihm und sagte, oh Gesandter Allahs, Wallahi, mein Herz lässt mich nicht in Ruhe, ich kann nicht, yani, können wir vielleicht tauschen, ich kann nicht in einem Ort sein, wo ich auf eine Erde trete und ich weiß, dass du oder dein Kopf unter mir ist, dass du dich unter mir yani, begibst. Ich kann so nicht leben. So lehrte uns Abu Ayyub radiallahu anhu arda den Adab, Verhalten und Liebe und Respekt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut auf die Mutter von Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Sa'd wurde Muslim und sie ist verrückt geworden, so wie heute auch. Viele Götzendiener, subhanallah, der Sohn wird schwul, kein Problem. Der Sohn ist Alkoholiker, kein Problem. Der Sohn spielsüchtig, ja, nicht viele Sachen. Von vielen Katastrophen ist kein Problem. Der Sohn wird Muslim, Krieg der Welten, Krieg ist ausgebrochen. Subhanallah. Und so war das auch damals. وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Und das ist yani, Allah Azza wa Jalla wiederholt. Das sind yani Sachen, die sich immer wiederholen, subhanallah. Und die Mutter von Sa'ad, radiallahu anhu, yani, für sie war das eine sehr, das Allerschlimmste, was passieren konnte, ihr Sohn ist Muslim geworden. Und dann hat sie alles versucht, ihn davon abzuhalten, und als sie keinen Ausweg mehr fand, sagte sie zu Sa'ad, oh Sa'ad, Wallahi, du sagst, dass Allah uns befohlen hat, yani, gütig zu den Eltern zu sein. Wallahi, ich werde ab jetzt nichts mehr trinken und nichts mehr essen, bis du diese Religion wieder verlässt. Und sie hat das auch getan. Und Sa'd radiallahu anhu, ihn hat das nicht interessiert. Er hat sie gelassen. Der erste Tag und der zweite Tag. Und die fiel schon in Ohnmacht und dann sagte er zu ihr, O Mutter, Wallahi, ich schwöre bei Allah, und wenn dir Allah Azza wa Jalla 100 Seelen gegeben hätte und eine Seele nach der anderen würde yani, von dir weichen oder aus dir gehen, würde dich verlassen, und ich würde sehen, wie eine Seele nach der anderen dich verlassen würde, Wallahi, ich werde meine Religion nicht verlassen. Alle 100, wenn du komplett stirbst, und sogar nicht nur eine Seele, sondern 100 Seelen sterben von dir. ich werde meine Religion nicht verlassen. Und als sie gesehen hat, bei dem hat sie keine Chance. Der Iman ist so verankert im Herzen. Dann hat sie das aufgegeben, ihr Hungerstreik aufgegeben, hat sie wieder gegessen und getrunken. Und das sind unsere Vorbilder, liebe Geschwister. Egal, wen du aussuchst von den Gefährten des Propheten, in ihm hast du ein Beispiel und in ihm hast du ein Vorbild für dein Leben. Umar radiallahu anhu sprach einmal zu seinen Gefährten und er fragte sie, Tamannau, was wünscht ihr euch? Wünscht euch was? Und dann sagte einer von ihnen, Wallahi, oh, ya Umar, oder ya Amir al-Mu'minin, ich wünsche mir diesen Raum gefüllt mit Geldmünzen. So ähnlich wie unsere Vorstellungen, oder? Von Wünschen, oder? Von den Menschen oder Muslimen heute. Nein. Er sagte, ya Amir al-Mu'minin, ich wünsche mir einen Raum voll wie diesen, voll mit Geldmünzen, sodass ich ihn ausgebe auf dem Wege Allahs. Das ist sein Wunsch. Und er sagte, was wünscht ihr euch noch? Und ein anderer sagte, O Amir al-Mu'minin, ich wünsche mir, dass Allah mir einen Raum wie diesen gefüllt oder füllt mit Goldmünzen, sodass ich ihn ausgebe fi sabilillah. Und er sagt, wünscht euch was? Was wünscht ihr euch? Und der dritte sagte, O Führer der Gläubigen, ich wünsche mir, dass mir Allah diesen Raum füllt mit Diamanten, sodass ich ihn ausgebe fi sabilillah. Nicht gewünscht für sich selbst, für das eigene Portemonnaie, für das eigene Wohlbefinden in der Dunya. Die hatten kein Interesse an Dunya, die Sahaba. Aber die haben sich das gewünscht, damit sie das ausgeben fi sabilillah. Aber schaut, subhanallah, schaut auf Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, auf diesen Helden. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte zu ihnen, ich wünsche mir, dass Allah azza wa jalla mir einen Raum gibt, wie diesen, gefüllt mit Männern, wie Abu Ubaidah, Mu'ad ibn Jabal, Hudayfa ibn al-Yaman. Allahu Akbar. Was für ein Faqih. Was für ein Wissender, subhanallah. Was für ein Gelehrter der Sahaba. Er wünschte sich die Gottesfürchtigsten, die mutigsten und tapfersten Mujahideen dieser Erdbewohner. Er wünschte sich die rechtschaffensten Menschen und die wissendsten Menschen. Er wünschte sich Männer, die diese Religion tragen auf ihren Schultern und sich aufopfern für diese Religion. Er wünschte sich Männer, die nicht das Geld, er wünschte sich nicht Geld für diese Sache, sondern er wünschte sich Männer, weil Männer bringen dieses Geld für die Dauer. Wir wissen, subhanallah, nur Umar. Allah Azza wa Jalla hat die Wahrheit auf seine Zunge gelegt. Wie oft hat er dem Propheten Muhammad so etwas geraten? Und dann kam Offenbarung runter von Allah, dass genau das, was Umar gesagt hat, dass das die Wahrheit ist. Wie oft und wie oft. Und subhanallah, Allah Azza wa Jalla, wie er die Menschen und die Herzen wendet. Er war der Feind von Muhammad s.a.w. Und so wurde er zu den allerbesten Bewohnern dieser Erde. Und zu den allerbesten Bewohnern des Paradieses. Schau, subhanallah, wie Amir al-Mu'minin war, Umar. Er sandte einmal einen Jungen mit 400 Dinar und er sagte zu ihm, geh zu Abu Ubaidah und gib ihm diese 400 Dinar und bleibe eine Weile bei ihm und schau, was er damit anstellt und sag mir das. So ging er dahin und gab ihm diese und sagte, die Amir al-Mu'minin hat dir das gegeben. Und saß bei ihm zu Hause und dann kurze Zeit, ein paar Minuten später, Abu Ubaida ruft seine Frau und sagt ihr, hier, nimm diese 7 Dinar und gib das zu der Familie und dieses zu der und dieses zu den Weisen und dieses zu denen und dieses zu denen, bis das alles weg war. Und er machte das ebenso mit Mu'ad im Jabal. Geh und bring ihm dieses Geld und bleibe eine Weile bei ihm. Und schau, was er damit anstellt. Und er machte genauso wie sein Bruder. Er sagte, geh und verteile das an diese und diese und diese, subhanallah. Und dann sagte er, und das sind meine wahren Brüder. Und das ist Brüderlichkeit. Und er wurde glücklich, als er diesen Islam und diese Brüderlichkeit von seinen Gefährten und seinen gläubigen Brüdern sah. Ebenso Talha ibn Ubaidillah radiallahu anhu, der Held von Uhud, von der Schlacht von Uhud. Talha, und er wurde auch Talha al-Judi genannt, weil er großzügig war. Einmal kam zu ihm von Hadramaut, hatte er ein Geld bekommen. 700.000, fast 1 Million. Was hat er damit gemacht? Er war zu Hause, hat sie heute bekommen. Und abends, er geht schlafen und er wendet sich im Bett hin und her und setzt sich hin, nervös. Und seine rechtschaffene Frau sagt, was ist mit dir? Er sagt zu ihr, in welcher Beziehung ist ein Gläubiger zu Allah, der 700.000 zu Hause hat und er übernachtet und er hat so viel Geld bei sich zu Hause? Wie wird Allah über diesen Menschen denken? Und die rechtschaffene Frau sagte zu ihm, oh mein lieber Mann, warum machst du nicht so wie deine Brüder so und so? Und wenn der Morgen kommt, dann gehst du und verteilst du fi sabilillah, auf dem Wege Allahs. Und er sagte zu ihr, Wallahi, du bist eine wahrhaftige Frau, die Tochter des Wahrhaftigen. Wer war sie? Von wem war das die Tochter? Von Abu Bakr, Siddiq radiallahu anhu. Wer war seine Tochter? Asma. Aber sie war das nicht. Sie war nicht mit Talha verheiratet. Und es war nicht Aisha radiallahu anha. Kulthum war das. Das war Kulthum radiallahu anha. Die Wahrhaftige, die Tochter des Wahrhaftigen und Edlen. Und als der Morgen eingebrochen ist, so ging er fort und verteilte und verteilte und verteilte und verteilte und verteilte, bis er irgendwann tagsüber seine Frau traf und sagte zu ihm, O Talha, hast du irgendetwas, hast du auch an uns gedacht? Haben wir auch einen Nasib, einen Anteil an deinem Besitz, in unsere Familie, wir sind auch bedürftig, Jani. Er sagte zu ihr, Wallahi, ich habe nur noch ein kleines bisschen, 1000 Münzen. 690.000 habe ich schon verteilt. Ich habe noch ungefähr 1000. Hättest du mich vorher gefragt? Subhanallah. Subhanallah. Das sind die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er vergaß sogar sich selbst. Er vergaß seine eigene Familie. Oder aus dem Grund der Brüderlichkeit und der wahren Brüderlichkeit. Das ist wahre Nächstenliebe, liebe Geschwister. Und er lernte von wem? Von wem lernte er diese Großzügigkeit, dieses Vertrauen auf Allah Azza wa Jal? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass ein Mann zu ihm kam und er sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, ich habe großen Hunger. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm oder sandte jemanden und er sagte zu ihm: Geh zu einem meiner Frauen, zu einem meiner Häuser und bring ihm was zu essen. Und dieser ging zu einem Haus und die Frau des Propheten sagte zu ihm: Sag dem Gesandten Allahs, wir haben überhaupt gar nichts hier. Und er ging in das nächste Haus vom Gesandten Allahs und seine Frau sagte zu ihm: Wir haben nichts zu essen. Und er ging zu einem Haus nach dem anderen und kam zum Gesandten Allahs wieder und er sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, du hast in keinem deiner Häuser irgendetwas zu essen. Sallallahu alaihi wasallam. Der Liebling Allahs, der Gesandte Allahs, der edelste Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat. Schaut, subhanallah, der hat sich nicht entschuldigt und fertig. Er sagte zu den anderen: Wer von euch nimmt ihn als Gast auf, möge Allah sich diesen erbarmen. Er machte ein Bittgebet für ihn. Yani. Und dann sagte ein Sahabi sagte dann: Ich, ja Rasulullah, ich nehme ihn mit. Und er ging nach Hause. Und dann ging er nach Hause zu ihm und hat ihn mitgenommen und er sagte zu seiner Frau: Das ist der Gast von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Gast von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist bei uns zu Gast. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm sozusagen die Einladung gegeben. Er sagte zu ihr: Gib ihm alles, was wir haben. Alles, was du findest, was gut ist, was schön ist, gib ihm das. Die rechtschaffene Frau sagte zu ihm: Wallahi, wir haben nichts außer die Nahrung von den Kindern. Eine kleine Portion für die Kinder, das ist alles, was wir haben. Dann sagte er zu ihr, zu seiner Frau: Wenn du merkst, dass die Kinder ein bisschen müde sind und Hunger haben, dann leg sie schlafen, ohne zu essen. Und dann mache das Licht aus, als wäre ja nie die Lampe ausgegangen. Und lass uns im Dunkeln sitzen und wir geben ihm ja nie diese Portion, ihm zu essen. Wir fasten heute. Wir essen heute Abend nichts. Du und ich. Wir lassen den Gast von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam essen. Und als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diesen Sahabi traf, er sagte zu ihm: Allah Azza wa Jal hat sich gewundert oder gelächelt über eure Tat. Allah, der Erhabene, hat gelächelt über eure großartige Tat, dass ihr hungrig geblieben seid und eure Kinder hungerten und das Letzte, was ihr hattet, gegeben habt. Subhanallah. Was für eine Ehre, subhanallah. Genauso wie Allah Azza wa Jalla sagt: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Und ich denke sogar, dass die Eier für dieses Ereignis herabgesandt wurden. Stimmt's? Naam. Allah Azza wa Jalla sagt, subhanallah, schaut auf ihre Tat, schaut auf diesen wunderschönen Hadith. Allah Azza wa Jalla, der Erhabene, der Allmächtige, wundert bzw. lächelt auf eine Art, die ihm gebührt, nicht wie wir kennen, die ihm gebührt, über diese Tat von diesen Menschen, subhanallah. Und Allah Azza wa Jal offenbart Verse für diese Tat, sodass die Muslime es lesen bis Yawm al-Qiyamah. Was für eine Ehre. Und sie bevorzugen andere, sich selbst, auch wenn sie selbst in Dürftigkeit sind, in Surat al-Hashr ist das, glaube ich. Sie bevorzugen andere, sogar wenn sie selber in Dürftigkeit sich befinden, wenn sie selber es brauchen, wenn sie selber yani diese Nahrung brauchen oder etwas zum Anziehen brauchen, sie geben das den anderen. Wallahi, damit haben sie diese Stufe erreicht bei Allah. Und damit haben sie das erreicht, was sie erreicht haben auf dieser Erde. Dass sie von den erniedrigsten Menschen zu den geehrtesten Menschen wurden auf dieser Erde. Sodass sie die unbedeutendsten, mittellosesten, ärmsten Menschen waren auf dieser Erde und haben daraufhin die größten Mächte besiegt, die Perser besiegt, die Römer besiegt, geschweige von den anderen. Anas ibn al-Nadir radiallahu anhu, der Onkel von Anas radiallahu anhu, sagte: Ich habe Badr verpasst, die Schlacht von Badr verpasst. Und ich wusste nicht, dass Muhammad zum Kampf ausgerückt ist. Er wäre gerne dabei gewesen. Aber es war nicht die Absicht zu kämpfen. Da war keine Absicht für eine Schlacht von Anfang an. Deswegen, er hat die Schlacht sozusagen verpasst. Ungewollt verpasst. Was sagte er? Er sagte: Ich habe die Schlacht von Badr verpasst. Aber bei Allah, wenn Allah Azza wa Jalla mich die nächste Schlacht mit Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kämpfen lässt, wallahi, ich werde Allah zeigen, was ich dort anstellen werde. Seht ihr, was für ein Schwur das ist? Ich werde Allah beweisen, was ich dort, ich werde Allah also zeigen, was ich dort anstellen werde. Subhanallah, was für Helden, was für Ziele haben diese Menschen. Und als die Schlacht von Uhud kam, und ihr kennt die Schlacht von Uhud, subhanallah, als passierte oder als geschah, was geschah, dass einige Muslime sich nicht an die Befehle des Propheten Muhammad gehalten haben, und dann der Sieg zur Niederlage oder sogenannten Niederlage sich wandte, und und diese Fitna, dieses Gerücht herumkam, dass der Prophet Muhammad gestorben ist, und manche Muslime legten ihre Waffe ab, und manche gingen auf den Berg von Uhud, und manche liefen Richtung Medina zurück. In dem Augenblick war Anas radiallahu anhu, Anas ibn al-Nadir radiallahu anhu, was hat er gemacht? Die anderen laufen weg und er läuft in Richtung der Angreifer. Und sie waren ja auch viel größer in der Anzahl. Viel mehr Reittiere. In der Zeit der Angst, er rennt auf sie zu. Wie ein Löwe. Und auf dem Weg trifft er Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu. Und er sagte: Wohin, ja Sa'd? Sagte: Wallahi, er selber, Anas radiallahu anhu, sagte: Wohin willst du, ja Sa'd? Wallahi, ich kann den Paradiesduft schon riechen hier bei Uhud. Ich rieche den Duft von Jannah hier bei Uhud. Und er ging hinein in die Reihen. Subhanallah, wie ein Löwe. Und er ging hinein und kämpfte alleine. Subhanallah. Und er wurde so oft getroffen mit einem Schwert und mit einem Pfeil und mit einem Speer, dass er nach der Schlacht von Uhud lag sein gesegneter Körper auf dem Boden. Und er hatte über 80 Wunden überall im Gesicht und im Körper. Und niemand konnte ihn erkennen, wer das war. Außer seine Schwester hat ihn an seinen Fingern erkannt. Sie sagte: Das ist mein Bruder. Er war unerkennbar, ist er geworden. Er bekommt einen Speer und einen Schlag und er blutet und blutet und kämpft und kämpft und kämpft. Subhanallah. Das sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gefährten zogen aus, um Da'wah zu machen. Auf einer Reise, um die Botschaft Allahs zu verkünden. Und als sie fast in eine Stadt angekommen sind, Subhanallah, wie sie sich yani aufgeopfert haben für ihre Brüder, subhanallah. Wallahi, yani ein Beispiel los yani auf dieser Erde. In der Menschheitsgeschichte hat es die Beispiele von Muhammad Sallams Gefährten noch nie gegeben. Auch nicht die Jünger von Isa. Die Gefährten von Isa und Musa und allen Propheten haben niemals diese Stufe erreicht, die die Gefährten von Muhammad Sallam erreicht haben. Und sie gingen, yani, sie wollten hineingehen, aber sie haben yani Befürchtung gehabt, dass sie vielleicht getötet werden, wenn sie die Botschaft Allahs verkünden wollen. Und sagte einer von ihnen, Haram ibn Milham, radiallahu anhu, er sagte, wartet hier, ich werde selber hineingehen. Und ich werde ihnen die Botschaft Allahs verkünden, wenn die mir Sicherheit gewähren, dann rufe ich euch. Dann könnt ihr kommen. Und wenn sie mich töten, dann wisst ihr ja nie, was das für Leute sind. Dann wisst ihr ja nie, da ist Gefahr. Guck mal, subhanallah, wie sie sich ja nie aufgeopfert haben, um ihre Brüder zu bewahren und zu beschützen. Und er ging hinein, um die Botschaft von Muhammad zu verkünden an die Menschheit. Um Da'wah zu machen, um zu La ilaha illa Muhammad Rasulullah zu rufen. Und er ging hinein und er sagte zu ihnen, betet Allah Azza wa Jalla alleine an. Setzt ihm keine Götter zur Seite. Betet niemanden an außer Allah Azza wa Jalla. Und er lehrte ihnen yani den Tawhid. Was machte einer von ihnen? Einer kam von hinten und stach ihn yani mit einem Speer in den Rücken. Und dieses Speer kam hier vorne raus. Und er sieht das Speer an und Blut. Und was sagt er? Fustu wa Rabbil Kaaba. Ich bin erfolgreich, wallahi. Beim Herrn der Kaaba, bei Allah, ich bin erfolgreich. Subhanallah. Subhanallah. Wie sehr haben die Sahaba sich die Shahada gewünscht? Wie sehr haben sie sich gewünscht, Allah zu treffen als Shuhada, die geehrtesten und höchsten Stufen im Paradies, mit den Propheten und mit den Wahrhaftigen. Sie opferten alles, ihre Seele als allererstes. Und subhanallah, und unser einer, und wir sind sogar geizig, dass wir ihnen eine Spende geben. Wir sind sogar geizig, um ein Wort der Wahrheit zu sprechen, subhanallah. Wir fürchten uns sogar, ein Wort der Wahrheit zu sprechen. Und yani, um abzuschließen, und wallahi, yani, man könnte die Geschichten der Gefährten, sallallahu alaihi wasallam, der Gefährten des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, so viele und so viele und so viele erzählen, dass wir uns yani Seminare und Seminare nicht ausreichen würden. Man könnte Seminare und Seminare machen für Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu alleine und für Umar. Unzählige Vorbilder und Taten und Schulen haben wir in den Geschichten der Gefährten und in den Geschichten der Salaf. Aber um abzuschließen mit einer schönen Geschichte und auch um mir und euch zu zeigen, warum Allah Azza wa Jalla sie auserwählt und warum wir nicht leider dazu gehören. Weil manche fragen oder sagen, schade, dass wir nicht in der Zeit gelebt haben. Schade, dass wir nicht zu dieser Zeit gelebt haben mit Muhammad Sallam. Wallahi, wenn ich mir die Geschichte anhöre von Talha, radiallahu anhu, von dem wir eine Geschichte erzählt haben, der bei der Schlacht von Uhud, als alle weggerannt sind, sich vor den Gesandten Allah Sallam gestellt hat, damit jeder Pfeil und jeder Speer, der geworfen wird, damit er ihn durchsiebt und nicht den Propheten Muhammad Sallam trifft. Und Abu Dujana, radiallahu anhu, stellt sich hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sodass jeder Pfeil, der kommt, er ihn mit seiner Brust annimmt, sodass der Prophet Muhammad nicht getroffen wurde. Und Talha radiallahu anhu bekommt einen Pfeil, er hält ihn mit seiner Hand auf. Und seine Hand wurde gelähmt. Abu Bakr radiallahu anhu, als man überhaupt von der Ghuzwa Uhud gesprochen hat, über die Schlacht von Uhud, er sagte, die Schlacht von Uhud gehört Talha alleine. Weil er hat gekämpft wie ein Löwe, subhanallah. Wallah, als ich diese Geschichte gelesen oder gehört habe, subhanallah, wallah, ich habe geweint wie ein kleines Kind. Was könnte es Schöneres geben, als dass du diesen Körper, subhanallah, gibst, dass du dich vor den Gesandten Allahs stellst und dass ein Speer nach dem anderen und ein Pfeil nach dem anderen deinen Körper durchsiebt und zerfetzt, dafür, dass der Prophet nicht getroffen wird. Was gibt es Schöneres auf dieser Erde, subhanallah? Was gäbe es für einen schöneren Genuss als dieses, wallahi? Aber wie gesagt, um abzuschließen, subhanallah, eine schöne Geschichte der Sahaba. Damit wir sehen, wo der große Unterschied ist. Warum Allah sie auserwählte und nicht uns. Warum sie bevorzugt wurden. Die Frage ist ganz einfach. Ich frage euch, was wünscht ihr euch im Paradies? Und wenn wir über das Paradies reden, worüber reden wir? Wir reden über Jungfrauen im Paradies. Hur al-Ain. Bekomme ich 2 oder 72? Yani 2 als normaler Gläubiger oder 72 als Shahid. Wie schön sind die Hur al-Ain und wie schön wird mein Ehemann sein im Paradies, wie Yusuf alayhi salam radiallahu anhu alayhi salatu salam. Und wie werden dort die Erdbeeren sein und wie werden dort die Düfte sein und wie werden dort dieses und jenes sein. Aber daran kann man merken, den Unterschied zwischen uns und den Sahaba. Und warum Allah sie auserwählt hat für diese besondere große Aufgabe und nicht uns. Der Hadith überliefert bei Tabarani, aber ich habe den Namen auch leider ja nicht vergessen von dem Sahabi. Aber der Hadith ist authentisch. Ein Sahabi kam zum Prophet Muhammad sallam und er sagte zum Gesandten Allah sallam, er sagte zum Urgesandten Allahs, wallahi, wenn ich zu Hause bin, bei mir zu Hause, ich denke über dich nach. Meine Gedanken sind bei dir. Und ich habe Sehnsucht nach dir. Ich vermisse dich, o Gesandter Allahs. Und ich habe darüber nachgedacht, was sein wird, wenn wir im Paradies sind. Und du die Stufe hast, die du hast. Ganz oben im Al-Firdaus Al-A'la. In der höchsten Stufe des Paradieses. Dessen Decke der Thron Allahs ist und ich eine niedrigere Stufe haben werde und ich werde dich dann nicht sehen. Das war seine Sorge. Das war seine Sorge, subhanallah. Seine Sorge war nicht, dass er nicht ins Paradies kommt. Er kommt ins Paradies. Allah hat es ihm versprochen, subhanallah. Aber seine Sorge, auch keine Hur al-Ain, auch kein Genuss vom Paradies, aber seine größte Sorge ist es, was ist, wenn ich im Paradies bin, aber ich sehe den Gesandten Allahs nicht? Und ich vermisse ihn und will ihn und ich kann ihn nicht sehen. Wie meine Lage dann sein? Subhanallah, was waren das für Menschen? Seine Sorge ist es, den Propheten Muhammad im Paradies nicht zu sehen. Und unsere Sorge ist es, wie viele Hur al-Ain wir bekommen. Und das ist der Unterschied zwischen uns und ihnen, liebe Geschwister. Das ist der Unterschied zwischen den Muslimen, die leben, heute leben und zwischen denen, die Allah Azza wa Jalla auserwählt hat. Womit ich Allah Azza wa Jalla mit seinen höchsten, mit seinen schönsten Namen und mit seinen schönsten und besten Attributen. Ich bitte Allah Azza wa Jal in seiner Hoheit, mit seiner Majestät, mit seiner Erbarmen, mit seiner Barmherzigkeit, dass er uns nicht die Gesellschaft mit Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam verwehrt im Jenseits, so wie sie uns verwehrt wurde im Diesseits. O Allah, wir haben hier yani das größte Geschenk, das man hätte bekommen können, den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zu treffen, ihn zu sehen, seine schöne Haut zu berühren, sein schönes Gesicht zu sehen, seine schönen Worte zu hören, seine Rezitationen zu hören. Wir haben das, O Allah, uns wurde es verwehrt hier im Diesseits. So bitte ich dich, Allah, mit deiner Barmherzigkeit, mit deinen schönsten Namen, dass du es uns ermöglichst und uns dieses Geschenk gibst in Lachira. Allahumma ya Rabbana birahmatika nastaghith. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.